Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 26. Juni 1800. Dass du sehr beschäftigt wärst, wusste ich, und über deine Gesundheit hatte mich der Brief deiner lieben Frau an Dora beruhigt. Also verschob ich nur immer mein Schreiben, weil ich mit jedem Posttage etwas von dir erwartete. Für den Macbeth dank ich dir sehr. Ich las ihn zuerst ohne das Original und freute mich, das Ganze so aus einem Gusse zu finden. An Shakespeare ist man das eigentlich nicht gewohnt, und da mir der Macbeth ganz aus dem Gedächtnisse gekommen war, so hielt ich dies anfänglich für einen besonderen Vorzug dieses Stücks, aber bei der Vergleichung fand ich bald, was du hättest weglassen müssen, um den Totaleindruck nicht zu stören, und die Hauptschwierigkeit war noch, für das Weggelassene ein glückliches Surrogat zu finden. Dies ist dir, deucht mich, bei dem Gesange des Pförtners und der Ballade der Hexen köstlich gelungen. Nur über die Einschaltung in der ersten Hexenszene könnte vielleicht ein strenger Shakespeareaner mit dir rechten. Ich selbst wünschte dieser Stelle einen andern Platz. Sie hat eine gewisse Deutlichkeit, die die abenteuerlichen Gestalten auf den ersten Blick zu stark beleuchtet. Von dem Geiste des Originals kann man kein lebendigeres Bild erhalten als durch diese Behandlung. Selbst seine Eigentümlichkeiten in der gesuchten Bildersprache sind insoweit übertragen, als es ohne Nachteil des Ganzen geschehen konnte. Nur in solchen Stellen wird man erinnert, dass man eine Übersetzung vor sich hat. Sprache und Dialog sind durchaus in dem Tone gehalten, der dem Werke angemessen ist. Einen einzigen Misston fand ich in dem Ausdruck »O schönes Zeug« im achten Auftritt des dritten Akts. Ich wünschte, dass dir diese Arbeit Lust gemacht hätte, in den Zwischenzeiten, da du zu eigenen Werken dich nicht gestimmt fühlst, auf eine ähnliche Art andere Stücke von Shakespeare oder andern älteren dramatischen Dichtern zu behandeln. Dies gäbe nach und nach eine treffliche Akquisition für die deutsche Bühne. Manche Stücke würden vielleicht mehr Nachhilfe erfordern, worin du aber eben besonders glücklich bist. So, glaub ich, würden auch einige Stücke von Corneille, als etwa der Cid, für dich brauchbar sein. Bei diesen aber würde es freilich viel zu streichen geben. Zu tragischen Situationen, glaube ich, ließe sich im spanischen Theater besonders mancher Stoff finden. Vielleicht kann ich dich da auf einiges aufmerksam machen, wenn ich noch die Idee ausführe, mich in der spanischen Literatur umzusehen. Gessler, der jetzt hier ist, hat zufälligerweise diesen Plan für den künftigen Winter, da er hier sein wird, und wenn ich Zeit habe, so mache ich diese Partie mit. Auf die Maria sind wir äußerst begierig, schicke sie ja bald und schreibe, ob und wann sie in Leipzig aufgeführt wird. Ist es irgend möglich, so reisen wir hin. Wie wäre es, wenn wir uns da treffen? Denke der Sache nach und lass mich deinen Entschluss bald wissen. Dein Körner.